Telekom Fernsprecher Panierstraße, Ecke Maybach-Ufer an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Hinweisschild, das hier an einem Baum mit Heftzwecken befestigt ist, mit der Aufschrift hier im Kiez, Studio, Atelier gesucht, ab ca. 35 Quadratmeter bis 250 Euro warm. Küche, Bad nicht erforderlich, WC auch auf halber Treppe. Ansonsten zu meiner weiteren Ausrüstung gehört ein Hinweisschild mit der Aufschrift Kater entlaufen. Am Donnerstag, 31.01.2008, schwarz mit weißem Fleck, sehr zutraulich. Melden Sie sich bitte, falls Sie ihn aufgenommen oder gesehen haben. Danke, Kati. Der Kater heißt übrigens Muck. Ein weiteres Hinweisschild hier an einem Laternenpfahl mit der Aufschrift Handschuhe gefunden. Festnetznummer mit Anrufbeantworter. Zur weiteren Ausrüstung gehört dann noch ein Hinweisschild der Firma Dunmore Cave, einer Kneipe hier hinter dem Fernsprecher. Dort hängt im Schaufenster ein Hinweisschild mit der Aufschrift Volksbegehren für die Wahlfreiheit von Hirten und Gästen. Rauchverbot in Gaststätten ab 1. Januar 2008 in Berlin ist beschlossen. Hier liegen Unterschriftsbögen der Initiative für Genuss Berlin zum Volksbegehren gegen das Rauchverbot aus. Dann ist da auch noch ein großes Schild mit der Aufschrift Raucherlokal und ein weiteres Schild, da steht Weiter geht's, Zauberkunst hautnah, Marillen, Mittwoch, den 6.2.2008 um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ansonsten hier in der Panierstraße keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.